So süß wie Honig fliegen wie Bienen im Nektar hinterher. Wie Honig, die Sünde süß, aber bitter hinterher. Nackte Haut, weißer Staub, Stimmen laut, alles taub. Roter Wein, Lippen blau, rohes Fleisch, Gewissen aus. Sie sind da, wenn du schwach bist. Ihre Stimmen flüstern leise, wenn es Nacht ist. Sie formen den Gedanken von dem Finger auf dem Hab zu keiner Waffe. Sie sind die Verlockung wie für Adam und Eva der Apfel. Sie sabotieren alle deine Ziele. Für jede ihrer Lügen gibt es 100 Motive. Sie spielen Schach in unserem Kopf, Licht blendet uns im Dunkeln. Wie Raben kriegen sie uns mit den Steinen, wenn sie funken. Große Augen, volle Lippen, scharfe Blicke, warme Haut. Instinkt so wie ein Tier, dabei Frauen, Kind zu Haus. Die Vernunft wird von ihnen gerne gegen Dummheit eingetauscht. Doch ein Augenblick der Sünde löscht dein ganzes Leben aus. So süß wie Honig fliegen wie Bienen im Nektar hinterher. Wie Honig, die Sünde süß, aber bitter hinterher. Nackte Haut, weißer Staub, Stimmen laut, alles taub. Roter Wein, Lippen blau, rohes Fleisch, Gewissen aus. Check, James Bond, Skyfall, Agent Gringo, yeah. Oh oh, mein Motto, Ladies kriegen kein Foto, Foto. Scharf wie Scoville, she's like the wind, like the wind. Sie ist Fan, Chanel, Coco, Mademoiselle. High School, high, high, schon wieder drauf, yeah. Amor, she's fine, check. Fang ihn einfach auf, es ist Liebe in der Luft. Ich puste einfach weg, einfach weg. Gringo liebt dich nett. Liebe macht blind, Worte wie Honig. Basic Instinct, ihre Art komisch, komisch. Schön und das Biest, Rollentausch. Aus Traumfrau wurde Albtraum, Diamant, Edelstein, Stein. Sie will ein Ring, Ring. Die war's gemein. Born to kill, sie tötet mit Blicke, hört, shottet man down. Schlickstab, hol sie Trigger, das ist immense. So süß wie Honig fliegen wie Bienen im Nektar hinterher. Wie Honig, die Sünde süß, aber bitter hinterher. Nackte Haut, weißer Staub, Stimmen laut, alles taub. Roter Wein, Lippen blau, rohes Fleisch, Gewissen aus.